Erster, sei nicht neidisch auf böse Menschen. Suche nicht ihre Freundschaft. Zweiter, sie denken nur an Gewalt. Sie sagen nur Dinge, die anderen schaden. Dritter, mit Weisheit baut man ein Haus. Mit Verstand macht man es stabil. Vierter, durch Wissen füllen sich die Zimmer. Dort liegen dann schöne und teure Sachen. Fünfter, ein weiser Mann ist stark. Ein kluger Mann hat viel Kraft. Sechster, mit einem guten Plan gewinnst du einen Kampf. Viele Berater helfen dir zum Erfolg. Siebter, Weisheit ist zu schwer für dumme Menschen. Sie können bei wichtigen Gesprächen nicht mitreden. Achter, wer Böses plant, wird ein böser Mensch genannt. Neunter, dumme Pläne sind Sünde. Niemand mag Menschen, die über andere lachen. Zehnter, wenn du in schweren Zeiten schwach bist, hast du wenig Kraft. Elfter, rette die Menschen, die getötet werden sollen. Hilf denen, die in großer Gefahr sind. Zwölfter, sag nicht, wir wussten das nicht. Gott sieht alles. Er kennt deine Gedanken. Er gibt jedem Menschen, was er verdient. Dreizehnter, ISS Honig, mein Sohn. Er schmeckt gut und ist süß. Vierzehnter, Weisheit ist gut für dein Leben. Wenn du weise bist, hast du eine gute Zukunft. Deine Hoffnung bleibt bestehen. 15. Warte nicht vor dem Haus eines guten Mannes. Zerstöre nicht seinen Platz zum Schlafen. 16. Ein guter Mensch fällt oft, aber er steht wieder auf. Böse Menschen gehen im Unglück unter. 17. Freue dich nicht, wenn dein Feind hinfällt. Sei nicht froh über sein Unglück. 18. Gott sieht das und findet es nicht gut. Dann wird er vielleicht nicht mehr auf deinen Feind böse sein. 19. Ärgere dich nicht über böse Leute. Sei nicht neidisch auf sie. 20. Böse Menschen haben keine Zukunft. Ihr Leben ist wie ein Licht, das ausgeht. 21. Habe Ehrfurcht vor Gott und dem König. Sei kein Freund von Leuten, die gegen sie sind. 22. Ihr Unglück kommt ganz plötzlich. Niemand weiß, wie Gott und der König sie bestrafen. 23. Diese Worte sind auch von weisen Männern. Ein Richter darf niemanden bevorzugen. 24. Wer zu einem Schuldigen sagt, du hast recht, den hassen alle Völker. 25. Aber wer die Schuldigen bestraft, dem geht es gut. Er bekommt viel Gutes von Gott. 26. Wer eine ehrliche Antwort gibt, ist wie ein guter Freund. 27. Erledige zuerst deine Arbeit auf dem Feld. Danach kannst du dein Haus bauen. 28. Sage nichts Falsches über deinen Nachbarn. Benutze deinen Mund nicht zum Lügen. 29. Sag nicht, ich tue ihm das Gleiche an. Ich will ihm seine böse Tat heimzahlen. 30. Ich ging am Feld eines faulen Mannes vorbei. Ich sah den Weinberg eines dummen Mannes. 31. Dort wuchs überall Unkraut. Die Mauer aus Steinen war kaputt. 32. Ich sah das an und dachte nach. Ich lernte etwas Wichtiges daraus. 33. Du willst noch ein bisschen schlafen. Du willst noch ein bisschen ausruhen. 34. Dann kommt die Armut wie ein Räuber. Der Mangel kommt wie ein bewaffneter Mann.